WDR 5. Neugier genügt. Er war ein leiser, besonnener Mensch, geboren und Kind gewesen im ostpreußischen Masuren, jenem Landstrich im Nordosten des Deutschen Reichs, dem unendliche Wälder, fischreiche Seen, klirrende Winter und hitzeknisternde Sommer nachgesagt werden. Viele der Erzählungen und Romane von Siegfried Lenz erinnern an das Land seiner Kindheit, an die herbe, melancholische Natur und die eigensinnigen Menschen mit ländlichen Sitten. Im Süden Ostpreußens, zwischen Torfmooren und sandiger Öde, zwischen verborgenen Seen und Kiefernwäldern waren wir Masuren zu Hause. Meine Heimat hat keine berühmten Physiker hervorgebracht, keine Rollschuhmeister oder Präsidenten. Was hier vielmehr gefunden wurde, war das unscheinbare Gold der menschlichen Gesellschaft. Holzarbeiter und Bauern, Fischer, kleine Handwerker und Besenbinder. Sie erzählten von uralten Neuigkeiten, von der Schafschur und vom Torfstechen, vom Vollmond und seinem Einfluss auf neue Kartoffeln. Siegfried Lenz, Jahrgang 1926, wurde schon mit 17 Jahren zum Soldaten gemacht. Und er verlor wie weitere geschätzte 2 Millionen Ostpreußen am Ende des Zweiten Weltkriegs seine Heimat. Lenz hat als Schriftsteller und als wacher Zeitgenosse sein Leben lang politisch Stellung bezogen. Ob es um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze ging, der Warnung vor atomarer Aufrüstung oder der kritischen Frage, welche Verantwortung die Vätergeneration für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg trägt. Ein Schriftsteller, der den widerspruchslosen Gehorsam, den Geist des Befehl ist Befehl, zum Thema seines berühmtesten Romans Deutschstunde machte. Zentrale Figuren des Romans sind der Maler Nansen, der trotz Verbot des NS-Regimes weiter seine expressionistischen Bilder malt, und sein alter Freund Jepsen, ein Polizist. Jepsen wird den Maler denunzieren, schließlich tut er ja nur seine Pflicht. Aus einer Lesung in der Gruppe 47, der auch Siegfried Lenz angehörte. Ich lese aus einem neuen Buch, Deutschstunde. Vielleicht einige Worte zuvor. Es ist die Geschichte eines Malverbots und seiner Überwachung durch den nördlichsten Landpolizeiposten Deutschlands. Dieser Mann, der eidetisch besonders begabt ist, glaubt heute gelegentlich, immer noch seiner Aufgabe nachkommen zu müssen und sich um den Maler kümmern zu müssen, den er 1941 bewacht hat. Insbesondere deshalb, weil dieser Maler ihm damals gesagt hat, er werde unsichtbare Bilder malen, die er nie auffinden werde. Die glaubt der Mann heute suchen zu müssen. Ich lese das erste Kapitel. Lenz Roman Die Deutschstunde wird 1968 veröffentlicht, millionenfach verkauft und in über 30 Sprachen übersetzt. Das Thema, welche Rolle Väter und Großväter in dieser Epoche gespielt hatten, gab reichlich Zündstoff. Denn konsequent wichen sie jeder Frage aus, schwiegen über das, was sie im Nationalsozialismus gesehen oder getan hatten. Viele Episoden in Lenz Werk bringen den Leser mit humorvollem Lokalkolorit zum Schmunzeln. Aber dahinter verbergen sich die Abgründe einer obrigkeitshörigen Gesellschaft, die den Bodensatz für ein autoritäres Regime bereitet. Wie hier in einem Ausschnitt aus Lenz autobiografischen Kindheitserinnerungen am Lücksee, in dem der ahnungslose Junge sich der Hitlerjugend anschließt. Ich zog in Masuren zu Pimpfenspielen aus, sang Pimpfenlieder, las die Zeitschrift Der Pimpf, ging mit Pimpfen auf Fahrt durch Masuren und schlief im Pimpfenmief unter spitzem Zelt. Die ganze Welt stand offenbar im Zeichen des Pimpfs, der erfunden war, um seine Indianerspiele einem Mann namens Hitler zu weihen. Als ich 10 Jahre alt war, begann ich mitzuspielen. Arglos, heißwangig, insgeheim ein kosakisches Leben, hartnäckig mit der Seele suchend. Für mich brannten die Lagerfeuer am Don. Im Gesang hörte ich das Hufgetrappel der zottigen Renner und über Geländespielen wölbte sich selbstverständlich ein aufmerksamer Kosakenhimmel, der den Listigen gewogen war. Ich wurde Pimp wie jeder und wie jeder erwarb ich mir die Rechte eines Pimps. In Uniform durfte ich von keinem Lehrer mehr geschlagen werden. Ich durfte ein Fahrtenmesser tragen. Als der Bundeskanzler Willy Brandt 1970 nach Polen reist, um den Warschauer Vertrag zu unterzeichnen, begleiten ihn Siegfried Lenz und Günter Grass. Es ist jener historisch bedeutsame Moment, bei dem Brandt vor der Gedenkstätte des Warschauer Ghettos ungeplant auf die Knie sinkt und um Verzeihung bittet für die Kriegsverbrechen der Deutschen in Polen. Die Mehrheit der Heimatvertriebenen bezeichnete Willy Brandts Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze wütend als Verrat. Noch immer hatten sie gehofft, dass die verlorenen Ostgebiete wieder zu Deutschland gehören würden und sie in absehbarer Zeit in die alte Heimat zurückkehren könnten. Über die gemeinsame Reise mit Willy Brandt schrieb Lenz 1971 in seinem Wahlaufruf für die SPD: Ich habe die Vorwürfe ernst genommen, die man mir gemacht hat. Ich habe den Zorn zu verstehen gesucht. Die Erbitterung meiner Landsleute und ihre Resignation, die die Post mir auf schwarz umrandeten Briefen brachte, habe ich mir immer wieder zu erklären versucht. Und ich dachte mir auch etwas bei den Drohungen, die mich erreichten. Es gibt viele, die ein Recht haben auf ihren Schmerz über das Verlorene. Ich respektiere diesen Schmerz. Und ich achte die Leiden, die viele meiner Landsleute während der Flucht auf sich nehmen mussten. Aber wir haben uns auch der Leiden zu erinnern, die wir anderen zufügten. Ein Fünftel der polnischen Bevölkerung wurde durch Deutsche ermordet. Auch in späteren Lebensjahren erhält sich Lenz den kritischen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Hunderttausende gehen in den 80er Jahren auf die Straße, um gegen Atomwaffen und Aufrüstung zu demonstrieren. Als Lenz den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält, warnt er in der Frankfurter Paulskirche vor einer drohenden atomaren Apokalypse. Das Ende des Lebens, so glaube ich, ist vorstellbar geworden. Die Schöpfung stirbt langsam. Sie muss nicht im atomaren Blitz untergehen, der die Ozeane zum Kochen, die Gebirge zum Schmelzen bringt. Sie kann an unserer Verachtung und an unserem Egoismus zugrunde gehen. Es gibt kein Abonnement auf die Ewigkeit. Und es gehört nicht einmal viel Fantasie dazu, sich die Erde unbelebt vorzustellen, von Staub bedeckt, den kalte Winde vor sich hertreiben. Ein Grabstein für diese Zeit könnte die Inschrift tragen: Jeder wollte das Beste für sich. Vor wenigen Tagen erschien der Roman Der Überläufer. Der Verlag lehnte die Veröffentlichung 1952 ab. Denn nach Ende des Zweiten Weltkriegs schien es eine unzumutbare Provokation, dass im Roman ein deutscher Soldat sich in eine polnische Partisanin verliebt, die Fronten wechselt und zur Roten Armee überläuft. Jetzt, posthum, erkennt die Literaturkritik und die Leserschaft ein weiteres Mal, wie Lenz schon in jungen Jahren den Menschen nach Schuld, Verantwortung und Widerstand befragt. Das alles in jenem bescheidenen, poetischen Tonfall, den der Autor Zeit seines Lebens beibehielt. Einmal nur Element sein, Wasser oder Erde. Wasser sein, mit Geduld die Schiffe tragen, den Bruder auf dem eigenen Rücken. Tausend Heimaten haben wie eine Heimat. Element sein, sich nicht nur als Wasser fühlen, sondern die Brücken der Unversöhnlichkeit fortreißen, weitertreiben, größer werden und stiller. Stille ins Meer tragen, in die Welt. Wir werden uns treffen, Bruder, wenn du ich bist und ich du. Wenn wir die Bürde auf unseren Schultern tragen, wenn du mit meinen Augen siehst und ich mit deinen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.